Erster, was sagen wir nun über Abraham, unseren Vorfahren? Zweiter, wenn Abraham durch seine Taten gerecht wurde, kann er sich rühmen. Aber nicht vor Gott. Dritter, die Bibel sagt, Abraham glaubte Gott. Gott sah ihn darum als gerecht an. Vierter, wenn jemand für seine Arbeit Lohn bekommt, ist das keine Gnade. Es ist etwas, das er verdient hat. Fünfter, wenn jemand nicht durch seine Taten, sondern durch Glauben lebt, dann sieht Gott ihn als gerecht an. Er glaubt an Gott, der auch schlechte Menschen gerecht macht. Sechster, König David spricht auch von einem glücklichen Menschen. Gott sieht diesen Menschen als gerecht an, ohne dass er Taten dafür tut. Siebter, glücklich sind die Menschen, deren Fehler vergeben sind. Ihre Sünden sind bedeckt. Achter, glücklich ist der Mensch, dem der Herr keine Sünde anrechnet. Neunter, gilt dieses Glück nur für beschnittene Menschen? Oder auch für unbeschnittene Menschen? Wir wissen, Abraham wurde durch seinen Glauben gerecht. Zehnter, wann wurde er gerecht? War er schon beschnitten oder noch nicht? Er war noch nicht beschnitten. Elfter, später bekam er die Beschneidung als Zeichen. Es war ein Zeichen für den Glauben, den er schon hatte. So wurde er der Vater aller, die glauben, aber nicht beschnitten sind. Auch sie werden von Gott als gerecht angesehen. Zwölfter, er ist auch der Vater der beschnittenen Menschen. Das sind die, die nicht nur beschnitten sind. Sie folgen auch dem Glauben, den Abraham vor seiner Beschneidung hatte. 13. Gott gab Abraham und seinen Nachkommen eine Zusage. Sie sollten die Welt erben. Diese Zusage kam nicht durch Gesetze. Sie kam durch den Glauben, der gerecht macht. 14. Wenn nur die Menschen erben, die das Gesetz halten, dann ist der Glaube nutzlos. Dann ist die Zusage Gottes nicht mehr gültig. 15. Das Gesetz bringt Gottes Zorn. Wo es kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Übertretung. 16. Darum kommt es vom Glauben, damit es Gnade ist. So ist die Zusage für alle Nachkommen sicher. Nicht nur für die, die das Gesetz haben. Sondern auch für die, die Abrahams Glauben haben. Er ist unser aller Vater. 17. Es steht geschrieben, ich mache dich zum Vater vieler Völker. Abraham glaubte an diesen Gott. Gott macht Tote lebendig. Er ruft Dinge ins Leben, die noch nicht da sind. 18. Abraham glaubte, obwohl es keine Hoffnung gab. Er glaubte, dass er der Vater vieler Völker sein wird. Gott hatte gesagt, so viele Nachkommen wirst du haben. 19. Sein Glaube wurde nicht schwächer. Er wusste, dass sein Körper alt war, fast 100 Jahre. Auch Sarahs Körper konnte keine Kinder mehr bekommen. 20. Aber er zweifelte nicht an Gottes Zusage. Er blieb stark in seinem Glauben. Er lobte Gott. 21. Er war sicher, dass Gott seine Zusage erfüllen kann. 22. Darum sah Gott ihn als gerecht an. 23. Das wurde nicht nur für Abraham geschrieben. 24. Es wurde auch für uns geschrieben. Gott wird uns als gerecht ansehen, wenn wir glauben. Wir glauben an den, der Jesus von den Toten auferweckt hat. 25. Jesus starb für unsere Sünden. Er wurde auferweckt, damit wir gerecht werden.